Selbst wenn der Vergleich historisch nicht korrekt war, erschreckend war er schon. Hitler massacred 3 million Jews. Hitler hat 3 Millionen Juden massakriert. Wir haben hier etwa 3 Millionen Drogenabhängige. Ich würde sie mit Freuden abschlachten. I'd be happy to slaughter them. Die Nationalsozialisten haben 6 Millionen Juden vernichtet. Duterte sieht sich auf jeden Fall einem historischen Vorbild nahe, wie er bei einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt Davao erläuterte. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have, but you know. Wenn die Deutschen Hitler hatten, dann haben die Philippinen, und hier deutete er auf sich selbst. Dutertes Verbalterrorismus nimmt immer heftigere Ausmaße an, seit er vor 3 Monaten sein Amt als Präsident angetreten hat. Nicht genug damit, dass er sowohl den Papst als auch den US-Präsidenten jeweils als Hurensohn bezeichnet. Er drohte, die Vereinten Nationen zu verlassen, was er später einen Scherz nannte. Er schwadronierte, die auf den Philippinen stationierten US-Soldaten rauszuwerfen, was seine Mitarbeiter später zurücknahmen. Er tönte, die gemeinsamen Manöver mit den USA zu streichen, was sein Verteidigungsministerium auch schon wieder relativierte. Das Erschreckende ist, dass Duterte auf der einen Seite verbal oft überzieht, weswegen seine Diplomaten und die der anderen Länder einen schweren Job haben. Dennoch macht er mit seiner Drogenpolitik bitteren und tödlichen Ernst. Da hören Dutertes schlechte Witze auf. Mehr als 3000 Menschen sind von der Polizei oder von Todesschwadronen im Kampf gegen die Drogen schon getötet worden. US, EU. You can call me anything. Ihr, USA und EU, ihr könnt mich vieles nennen, aber ich bin kein Heuchler wie ihr. Ihr verschließt eure Türen und wenn Menschen aus dem Nahen Osten fliehen, lasst ihr sie verrotten. Und dann seid ihr besorgt über den Tod von 1, 2, 3.000 Menschen? 92% der Philippiner befürworten Dutertes Handeln. Der starke Mann, den er markiert, dem trauen sie alles zu. Auch ein Ende der philippinischen Drogenkriminalität.